Kundgabe 3712. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.03.1946. Klugheit und Sanftmut. Seid klug und sanftmütig, und ihr werdet die größten Erfolge haben, so ihr wirken wollet für mich und mein Reich. Und wollet ihr den Menschen mein Wort bringen, so müsset ihr es ihnen vermitteln, gleichwie ich es euch vermittelt habe. Ihr müsset es ihnen in Liebe darbieten. Die Liebe aber bleibt sich stets gleich. Sie äußert sich in Sanftmut und Geduld, im Beglücken wollen, in uneigennützigem Geben. Wer also mein Wort darbietet, der muss von innen heraus sich angetrieben fühlen, den Mitmenschen zu beglücken und dies freudigen Herzens zur Ausführung bringen. Und so er den Mitmenschen bedrängt, es anzunehmen, muss dies in sanftester Weise geschehen. Er muss aus innerster Überzeugung ihn beglücken wollen. Und so er dann eifert, ist sein Eifer zu loben, nicht aber, so er auf Widerstand stoßet und sich durchsetzen will. Und er dann harte Worte gebrauchet, die meiner Sache nicht dienlich sind. Er muss sich ständig als mein Abgesandter fühlen und also auch ständig ein liebevolles Wesen zur Schau tragen. Und so ihn der Eifer ergreift, muss es ein gerechter Eifer sein, der nicht den Mitmenschen betrifft, sondern die Lüge und den Irrtum, den er bekämpft und also auszurotten sucht. Die Produkte satanischen Wirkens sollen und können Gegenstand tiefsten Abscheus und der Verachtung sein und auch entsprechend gebrandmarkt werden. Doch das Evangelium aus den Himmeln muss in Sanftmut und Liebe dem Mitmenschen unterbreitet werden, ansonsten es ohne Wirkung bleibt. Und so müsset ihr allzeit voller Klugheit eures Amtes walten, selbst wenn euch innerlich der Geisteszustand der Mitmenschen abstößt, wenn der Widerstand dieser eurer Geduld harte Proben stellt. Denn was ihr verkündet, das lehrt die Liebe. Also muss auch die Liebe daraus sprechen und der Überbringer als in der Liebe stehend erkannt werden. Dennoch sollet ihr eintreten für mich und meine Lehre mit aller Festigkeit, ansonsten es keine Arbeit wäre für euch, die ich euch auferlege. Ihr müsset emsig tätig sein überall und jedem Menschen gegenüber. Ihr müsset sie zum Liebeswirken anregen und solches allein als wahren Gottesdienst hinstellen, der mir wohlgefällig ist und die Segnungen und Gnaden von oben nach sich ziert. Denn mein Wort lehret nur die Liebe, und so ihr die Mitmenschen dazu anreget, breitet ihr schon mein Wort aus. Ob nun der Mensch durch Befolgen des ihm dargebotenen Wortes die Verbindung mit mir herstellt, ist allein von seinem Willen abhängig. Jedoch eine in Sanftmut gegebene Lehre verfehlt ihre Wirkung nicht. Sie dringt eher durch als ein übereifriges Verfechten von Geistesgut, das dem Mitmenschen noch nicht verständlich ist, weil er nicht die Liebe hat. Sanftmut und Klugheit sind wichtige Faktoren bei der Ausbreitung meiner Liebelehre. Doch so euch der Mitmensch überheblichen Geistes gegenübertritt, so wisset ihr, dass der Geist aus ihm spricht, der mein Gegner ist, der auch ein Kämpfen mit schärferen Waffen bedingt. Dann aber lege ich selbst euch die Worte in den Mund, so ihr mich still anrufet, um Beistand jenen Menschen gegenüber, die diesen Geist in sich tragen. Denn sie müssen ganz besonders bearbeitet werden. Sie müssen aus ihrer überheblichen Ruhe aufgestört und in anderes Denken geleitet werden. Und ein sanftes Reden wird bei ihnen nichts ausrichten. Doch ihr werdet es in euren Herzen klar erkennen, ob und wann noch Möglichkeit ist, solche Menschen zu wandeln. und so ihr im Verband mit mir stehend arbeitet für mich und mein Reich, seid ihr auch von meinem Geist erleuchtet, der euch die Worte in den Mund legt, und ihr also unbedenklich reden könnet, wie es euch euer Herz eingibt. Klugheit und Sanftmut und inniges Gebet zu mir führen sicher zum Erfolg, denn ich segne dann eure Arbeit für mein Reich auf dieser Erde und auch in der Ewigkeit. Amen.